A14 zwischen Leipzig und Halle. Wir stehen im Stau und ich muss dringend mal aufs Klo. Zwischen Reda, Wiedenbrück und Gütersloh. Zwischen Frankfurt und Limburg an der Lahn. Wir stehen im Stau auf Hitlers Autobahn. Wir stehen im Stau und ich hab gleich keinen Sprit mehr. Auf der scheiß Autobahn von Adolf Hitler. Ich versuch es mal mit Hupen, doch es hat keinen Zweck. Im Autoradio läuft der letzte Dreck.